Kapitel 5, Übung B3. Hören und lesen Sie den Text. Können Sie ohne Fernseher leben? Nur 16% der Deutschen beantworten diese Frage mit Ja. 26% sagen Ja, vielleicht. Und für 58% ist das Fernsehen eine wichtige Freizeitbeschäftigung. Viele Menschen können ohne Quizshows, Kochshows, Telenovelas oder Krimis nicht leben. 3,5 Stunden täglich sehen die Deutschen fern. Aber auf fast allen Sendern läuft das Gleiche: Shows, Serien und Werbung. Viele Zuschauer finden das Fernsehangebot inzwischen langweilig und mögen keine Werbung. Fernsehen macht keinen Spaß mehr. Doch die Zuschauer schalten den Fernseher nicht aus. Sie essen, telefonieren, lesen, sitzen am Computer, führen Gespräche. Und der Fernseher läuft weiter. Natürlich ist im Fernsehen nicht alles schlecht oder langweilig. Besonders beliebt sind in Deutschland die Nachrichten. 48% der Deutschen nutzen das Fernsehen für aktuelle Informationen. An der Spitze der Beliebtheitsskala stehen die Sportsendungen, vor allem bei Olympischen Spielen oder Fußball-Weltmeisterschaften.